Die neue Nerd-News-Sendung auf YouTube. Ohne Werbung. Ohne Product Placements. Ohne gekaufte Meinungen. Jetzt ist er also mit einer regelmäßigen Show im Fernsehen angekommen. Florian Mund. Besser bekannt als Le Floyd, Träger des Publikumspreises des Grimme Online Awards und der erste YouTuber, der die Bundeskanzlerin interviewen durfte. Auch wenn er dafür heftig kritisiert wurde. Herzlich willkommen Leute zu 1080 Nerds Go. Das ist Flo. Das ist Foto. Und das ist Robin. Und falls ihr euch fragt, was ist das hier überhaupt? Tja, 1080 Nerds Go ist eine wöchentliche YouTube-Show, in der wir unsere quasi Nerd-Themen behandeln. Es geht also um Nerds, um Computerspiele, um Kinofilme, Comics, elektronischen Sport und so weiter. Das ist nicht neu, das gibt es auf YouTube in unüberschaubarer Menge. Was aber neu ist, die 15-Minuten-Show für YouTube und 1plus wird vom öffentlich-rechtlichen SWR finanziert. Über die Haushaltsabgabe also, Werbung gibt's auf dem Kanal entgegen der YouTuber-Gewohnheiten nicht. Laut Pressetext hat das Team genau davon geträumt. Aber jetzt, wo wir im Fernsehen sind, brauchen wir doch sowas wie eine Quote, oder? Scheiße. Oh, fuck. Bringt die Quotenfrau. Die Quote ist 42. 42 was? Die Abonnenten? Ich glaube, Lamas? 42 ist gut. Yay! Den YouTube-Kanal, auf dem Florian Mund mit Max Krüger, genannt Frodo-Apparat, und Robin Blase, Rob Bubble, ihre 1080 Nerdscope-Videos veröffentlichen, gibt es schon seit 2,5 Jahren. Dr. Freud ist etabliert, hat etwa 550.000 Abonnenten. Im Prinzip hat sich der SWR also nicht nur das Nerd-Trio, sondern auch 500.000 potenzieller und vor allem junger Zuschauer eingekauft. Den YouTubern ist das bewusst. In der Show kokettieren sie mit ihrem Image als Sternchen aus dem Internet, die ins große Fernsehen kommen. Wegen dir haben wir die Show doch erst bekommen. Hättest du vor 2 Wochen die Merkel nicht interviewt, ja? Alter, Jungs, das ist immer noch ein YouTube-Format. Ihr macht hier nicht großes Fernsehen, nur weil das irgendwo 4 Tage später auf irgendeinem kleinen Sender ausgestrahlt wird. Für den wird noch nicht mal eine Zuschauerquote ermittelt. Und ich glaube, der wird auch bald eingestellt. Also entspannt euch jetzt mal. Dann geht es los und der SWR bekommt, was er von seinem Vorzeigeprojekt für die junge Zielgruppe erwarten dürfte. Die 3 YouTuber tragen zwar nun schicke Anzüge, geben sich aber wie immer. Sie sitzen zu dritt am Tisch und diskutieren Gerüchte über kommende Computerspiele, zerreißen die Kinofilme Pixels und Kartoffelsalat, machen Quatsch in kurzen, eingeblendeten Sketchen. Wirklich Neues erfahren selbsternannte Nerds nicht, aber es ist originelle Unterhaltung. Was das Team um Le Floyd tut, hat es in aberhunderten Videos perfektioniert. Das ist gekonnt chaotisch. Versprecher werden weggelacht. Mit Seitenhieben wird nicht gespart. Egal, ob es gegen andere YouTuber geht oder die öffentlich-rechtliche Konkurrenz. Der SWR hatte uns damals vorgeschlagen, SWR 360. Das ist irgendwie bewährt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist inzwischen etabliert. Das hat man schon mal gehört, das kennt man. Und da haben wir gesagt, nee, wir sind mindestens 3-mal so gut. Also haben wir uns einfach 1080 genannt. Das Angebot des WDR an die YouTube-Generation, WDR 360, setzt auf eher unbekannte Moderatoren ohne Fangemeinde. Diese Videos erreichen jeweils ein paar tausend Zuschauer. Dagegen wurde die erste Folge von 1080 Nerdscope in nur 24 Stunden 80.000 Mal abgerufen. Der SWR hat sich mit Le Floyd also einen Profi ins Haus geholt, der ein typisches YouTube-Format fürs Fernsehen produziert. Und das junge Publikum schaut zu, im Netz, auf Le Floyds YouTube-Kanal. Es darf bezweifelt werden, ob das Publikum dafür den Fernseher einschalten wird, zu einer festen Sendezeit, für eine Show, die schon seit ein paar Tagen online ist.